so schlau, nur ein wenig eloquent. Doch ehe ich mich versehe, sitze ich in dem Mercedes-Benz. Ich fahre dicke Autos, auch mal den mit diesem Hengst. Und trotzdem habe ich nicht so einen kleinen Penis, wie du denkst. Ich drücke das Gaspedal rauf auf den Boden. 300 km/h auch in den Kurven. Ich bin am Heizen und aus ist der Ofen. Auto so laut, du stehst auf von dem Toten. Bei diesem Tempo kannst du nur auf Gott vertrauen. Und ich hoffe, keiner stoppt mich wegen dieser schwarzen Tasche da im Kofferraum. Ab nach rechts, weil ein Hai grad angeflogen kommt. Und ich werde immer kleiner da am Horizont. 4 Uhr nachts auf der Argus. AMG ab und Barus. Mit 700 Pferden König Artus. Bis der Kommissar fragt, was denn da los. Um 4 Uhr nachts auf der Argus. AMG ab und Barus. Mit 700 Pferden König Artus. Ich bin dann mal weg, ist mein Status. Check, ob Karls oder Bravus. Fuck auf Kopf, schraub das Gas. Du fragst dich, was muss da los? Chabo. Ich fahr durch die Nacht vom Rotlicht am Frankfurt Bahnhof. Ich crash ab in der Taunus Richtung Galus. Im Radio läuft Zido Feed, haft die Babo. Sitzt im Ferrari rot, die Schlampe legt eine Nase kurz. Ich hab keinen Schulabschluss. Doch ne Menge harte Drogen, der Blitzer macht einen Schnappschuss in statt 70 km/h zu hoch. Plötzlich Verfolgungsjagd, die Kripo hängt am Arsch und so. Doch der Kommissar kann Blasen gehen mit seinem Omega Opel. Ich spreite in den Wald und werde kolumbianische Ladung los. Wir hängen auf den Straßen rum, nicht im Gymnasium. 4 Uhr nachts auf der Argus. AMG ab und Barus. Mit 700 Pferden König Artus. Bis der Kommissar fragt, was denn da los. Um 4 Uhr nachts auf der Argus. AMG ab und Barus. Mit 700 Pferden König Artus. Ich bin dann mal weg, ist mein Status. GTS Richtung Gardasee, jede Serpentine driften. Nenn mein Führerschein, Baby, der Grund, warum ich nicht kippe. Wollen sie mich am Kudamm raus, rechts halt zum Soundtest. Corsa-Modus im Urus, du denkst, es landet ein Raumschiff. Hab den Anwalt mal gefragt, was soll ich machen wegen Punkten, ohne Witz. Er meinte, trag ne Maske wie dein Kumpel. Rapper pimpt mir ein Diesel zum AMG, das ist wie Zauberei. Bring mir das bei und ich mach Gold aus deinem Haufen Scheiße. Warum tust du auf Business mit deiner Monatskarte, Dicker? Ich kann jetzt die Sachen packen, durch Europa fahren. Rollen mit dem Donnergrollen, riesiges Dröhnen, Eierton, Esser, Pumpe, Cruisen vor massive Töne jeden Tag. 4 Uhr nachts auf der Argus. AMG ab und Barus. Mit 700 Pferden König Artus. Bis der Kommissar fragt, was denn da los. Um 4 Uhr nachts.